Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Gymnasium-Vandalisten vor Gericht, Tag des offenen Hofes und betrunkener Mann zwingt IC zum Halt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. In der Nacht zum 10. Dezember vergangenen Jahres hatten zwei Einbrecher rund 50.000 Euro Schaden im Hoja-Johann-Beckmann-Gymnasium verursacht. Die beiden Täter standen nun gestern vor Gericht. Der 30-jährige Bückener hat die Tat gestanden, allerdings könne er sich an den genauen Ablauf nicht erinnern. Der 24-jährige Hoja gestand ebenfalls die Tat, allerdings sei er nur mitgelaufen und habe nichts beschädigt. Beide waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert. Aufgrund der dürftigen Geständnisse hat das Gericht einen neuen Verhandlungstermin angesetzt. Wann dieser stattfindet, steht noch nicht fest. Am kommenden Sonntag findet in ganz Niedersachsen der Tag des offenen Hofes statt. Auf insgesamt 72 teilnehmenden Höfen und Betrieben können sich Besucher einen eigenen Eindruck der heutigen Landwirtschaft machen. Auch in Gardesbünden haben die drei Landwirte Gerd Kramer, Rainer Göllner und Ralf Behring ein buntes und interessantes Programm für die Gäste organisiert. Warum ein solcher Tag wichtig sei, erläutern sie selbst. Um eben in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir noch Landwirtschaft betreiben und keine industrielle Landwirtschaft. Wir wollen dem Kunden und dem Endverbraucher eigentlich zeigen und nahebringen, wie wir produzieren, was wir machen und warum wir die einzelnen Dinge machen, die oft auch in der Öffentlichkeit kritisiert werden. Also wir müssen uns einfach präsentieren, wir müssen den Verbraucher die Landwirtschaft näher bringen, weil sie sich doch stellenweise sehr weit von unserer heutigen Landwirtschaft entfernt haben und da völlig falsche Informationen dargestellt werden, die uns unseren Job sehr, sehr schwer machen. Gestern Abend hat ein Fußgänger auf der Bahnstrecke Hannover-Bremen einen IC zum Halten gezwungen. Wie die Bundespolizei in Hannover heute mitteilte, war der 27-Jährige in der Nähe von Haßbergen mit ausgebreiteten Armen über die Gleise gelaufen. Der Lokführer konnte den Zug durch eine Schnellbremsung nach 400 Metern zum Stehen bringen. Beim Alkoholtest brachte es der Mann auf 1,63 Promille. Zu seinem Motiv habe er keine Angaben gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Und wir kommen noch zum Sport. Der Mellendorfer TV ist der große Gewinner in der Qualifikation zur Fußballbezirksliga. In einer spannenden Partie gingen die Gäste aus Neunkirchen in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich folgte prompt in der 13. Minute und so ging es auch in die Halbzeit. Neunkirchen blieb weiterhin die stärkere Mannschaft und schaffte die erneute Führung in der 54. Minute. Der Ausgleich folgte erneut nur 7 Minuten später. Neunkirchen warf in der Schlussphase alles nach vorne, es fehlte lediglich ein Treffer zum Klassenerhalt. Dieser Treffer fiel jedoch in der 90. Minute auf der anderen Seite. Mit diesem 3:2-Sieg steigt Mellendorf in die Bezirksliga auf, Neunkirchen steigt ab in die Kreisliga. Dort verbleibt auch nächstes Jahr der TSV Eistrup. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.